Da lasen ihn die Angehörigen Pharaons auf, damit er ihnen zum Feind und Grund zum Kummer werde. Gewiss, Pharaon, Haman und deren Heerscharen pflegten verfehlt zu handeln.